Herzlich willkommen zur ökumenischen Telefonandacht Altrib. Heute verantwortet von der katholischen Pfarrei Heiliger Christophorus. Sie hören eine Andacht von Pastoralreferentin Doris Heiner. Herzlich willkommen Ihnen, der oder die Sie diese Nummer gewählt haben, um für eine kurze Zeit innezuhalten. Vor mir sehe ich noch das Kavol-Kalenderblatt vom März. Es hat mich und vielleicht auch den einen oder die andere von Ihnen durch den vergangenen Monat begleitet. Darauf ein Wald, Bäume, durch die die Sonne ihre Strahlen schickt. Darunter ein kleines Gebet, nach Emattani heißt es da. Manchmal sehen wir nur Bäume, Probleme, dicht an dicht. Herr, lass uns die Zwischenräume sehen und das Licht. Ein Gebet, das wohl nicht für die Tage, die wir gerade erleben, geschrieben ist. Denn Probleme, die kennen wir alle aus unserem eigenen Leben und aus dem unserer Mitmenschen. Und auch im Blick auf die Welt begegnen sie uns. Jeder und jedem fällt da sicher spontan vieles ein, was unser Leben bedrückt. Und das hätte wohl auch ohne die Corona-Krise gereicht. Jetzt bringt uns diese Krise zusätzliche Belastungen, Ängste und Unsicherheiten. Sie stellt Gewohntes auf den Kopf, lässt uns spüren, wie schnell unser Leben ganz anders sein kann und wie wenig wir selbst bestimmen können. Probleme und Fragen, die uns ständig begleiten und das ganze Leben bestimmen. Und das ist weltweit so. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Wirklich also, wie es in dem kleinen Gebet heißt, Probleme dicht an dicht. Um da nicht zu verzweifeln, brauchen wir diese kleinen Lichtstrahlen, die durch den dichten Wald scheinen. Und die gibt es auch in diesen Zeiten. Menschen, die sich auch, wenn es darum geht, Abstand zu halten, umeinander kümmern, die einander anrufen, füreinander einkaufen, die sich in ihrem Beruf für ihre Mitmenschen einsetzen. Menschen, die neue Ideen entwickeln, damit andere leben können. Menschen, die etwas von ihrer Kraft und ihrer Zeit für ihre Mitmenschen zur Verfügung stellen. Und da kommt die Quelle in den Blick, von der die kleinen Strahlen ausgehen. Die Sonne, ohne die es kein Licht und kein Leben gibt. Gerade in dieser Zeit gehen wir Christen durch die wichtigste Zeit unseres Glaubens. Wir gehen mit Jesus durch Leiden und Tod zur Auferstehung. Durch sein Mitleiden mit uns und durch seine Auferstehung will er uns Kraft schenken, die Zuversicht, dass auch in unser Leben sein Licht scheint. Das Licht der Ostersonne, das Licht des Lebens. So möchte ich mit diesem kleinen Kalendergebet für uns alle bitten. Manchmal sehen wir nur Bäume, Probleme dicht an dicht. Herr, lass uns die Zwischenräume sehen und das Licht. Amen. Und so segne und beschütze uns an diesem Tag und in dieser Zeit der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pastoralreferentin Doris Heiner. Ab sofort wird dieses Angebot im Wechsel von evangelischer und katholischer Gemeinde gestaltet. Neue Andachten erscheinen viermal wöchentlich, am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Gerne können Sie uns nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie persönlich mit uns sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des katholischen Pfarramts zu wählen. 429080. Wir sind gerne für Sie da.